Zuwanderung in ungeahntem Ausmaß. Das ist bitterer Ernst, Lexberg kein Spaß. Es wird nicht besser von vom Fernseher schimpfen. Es wird nicht besser, wenn du heimlich weinst. Es wird erst besser, wenn du erkennst, dieser Staat ist unser Feind. Nachts traust du dich kaum noch raus. Wir sind längst nicht mehr Herr im eigenen Haus. Der Journalist berichtet nichts. Der Spießer sagt: Widerstand? Nein. Soll doch der Staat was tun. Doch dieser Staat ist unser Feind. Döner frisst und über Gags im Fernsehen lacht. Werden hinter den Kulissen Nägel mit Köpfen gemacht. Alles ist eine große Party. Zumindest wie es scheint. Erst ganz zum Schluss erkennt ihr es. Dieser Staat ist unser Feind. Dieser Staat ist unser Feind. Dieser Staat ist unser Feind.